Aphorismus. Sich die Energiewechsel und ein Wachstumspotenzial erschließen. Ein Gedeihen der Dinge kommt durch deren Austausch und Wechsel zustande. Dieses bewirkt nach und nach die Freisetzung von Wachstum. Die Kapazität zu einem solchen Fortschritt des Gegebenen wird dank einer pendelartig erscheinenden Funktionalität der Austauschfunktionen hervorgerufen und erhalten. Bedingt durch diesen inneren Widerstand des einen gegenüber dem anderen wächst man deutlich vernehmbar. Es soll derweil alleine nur eine Art zu wachsen geben können, so wie es auch nur eine Art der Ausrichtung für einen Menschen geben wird. Da nicht alles Vorgegebene von uns jederzeit und allerorts richtig aufgefasst und verstanden werden könnte, trifft jedes Lebewesen entweder richtige oder verkehrte Entscheidungen während seiner Existenz und empfindet darum seinen eigenen Weg doch als einigermaßen schwierig.